Bei uns zu Hause hatte es Paprika und Tomaten und Gurke gegeben, Bananen und Äpfel und eine Schüssel, in der Süßigkeiten lagen. Ich durfte davon essen, so viel ich wollte. Wer seinen Kindern Süßigkeiten verbietet, tut das ja meistens aus Angst, das Kind könnte dick werden oder später als Erwachsener ausschließlich Pizza und Kekse essen. Die Sache ist, das, was für einen Großteil der Gesellschaft als nahrhaft gilt, als gesundes oder vielfältiges Essen, ist teuer. Biofleisch ist teuer. Gemüse ist teuer. Vor allem das Wort vielfältig in Zusammenhang mit Ernährung lässt mich schaudern, denn Vielfalt bedeutet am Ende vor allem, dass man es sich leisten kann, sehr kleine Packungsgrößen zu kaufen und davon auch mal etwas wegzuwerfen. Kinder werden entgegen anderen Annahmen auch groß, wenn sie hauptsächlich Toast Hawaii essen und zum Nachtisch Vanilleeis. Vollkornbrot macht nicht schlau. Und die Armut, die es in der Gesellschaft gibt, lässt sich nicht durch Brokkoligerichte in Schulkantinen bekämpfen. Brokkoligerichte in Schulkantinen bestätigen das Bürgertum darin, wirklich alles richtig zu machen und verweisen Arme, die froh sind, mit 3 Tiefkühlpizzen für 2,99 Euro ein Familienabendessen bestreiten zu können, auf ihren Platz. Inzwischen esse ich sehr gerne Avocado und ersetze trotzdem immer noch manchmal Mahlzeiten durch eine Tafel Schokolade. Ich finde keine dieser beiden Optionen vollwertiger als die andere.